aus dem du nie getrunken hast. Der Küchenschrott, den kein Mensch braucht. Und das Plastikobst, von dem du dich optisch ernährst. Das alles kommt mit. Und du auch. Das Klavier, auf dem du nicht spielen kannst. Der Abwasch, den du immer verschiebst. Und die Schokolade, die du in Krankenhausmengen verbrauchst. Das alles kommt mit. Und ich auch. Ich will deine Hand, ich will deinen Mund, ich will deinen Kopf, ich will deine Zunge, ich will deine Haare, ich will deine Haut und den ganzen Unsinn will ich auch. Hoffnungen, die du verloren hast, der Zorn, der nie richtig verraucht, und die verschusselten Träume, von denen am Morgen nichts bleibt. Das alles kommt mit, das brauchen wir auch. Ich will deine Hand, ich will deinen Mund, ich will deinen Kopf, ich will deine Zunge, ich will deine Haare, ich will deine Haut und den ganzen Kummer will ich auch. Die Fehler, die du nicht mehr ändern kannst, die Worte, die du bereust und die Nächte, in denen du nicht wusstest, wohin mit dir, die nehmen wir nicht mit.